Dienste bei der DSU fortgesetzt. Der DSU-Landesvorsitzende in Brandenburg-Wesslau schloss sich bei seinem Austritt der Begründung eines Rechtsruckes innerhalb der Partei an. Die DDR-Treuhandanstalt wird in der kommenden Woche ihre Arbeit aufnehmen. Wie der Vorsitzende des Verwaltungsrates, der ehemalige Bonner Staatssekretär und Vorstandschef der Hösch AG Rohwedder in Ostberlin ankündigte, sollen branchenübergreifend 5 Gesellschaften aufgebaut werden. Ihre Aufgabe sei es, entsprechend dem Volkskammerbeschluss die rund 8000 volkseigenen DDR-Betriebe zu privatisieren, zu sanieren und notfalls zu liquidieren. Der DDR-Ministerrat berief heute 7 deutsche und ausländische Wirtschaftsexperten in den Verwaltungsrat der Treuhandanstalt. Die in Ostberlin inhaftierte mutmaßliche RAF-Terroristin Susanne Albrecht will sich freiwillig dem Generalbundesanwalt in Karlsruhe stellen. Ihr Rechtsanwalt Wolfgang Vogel sagte gegenüber der Bild-Zeitung, seine Mandantin habe sich mit der Überstellung in die Bundesrepublik einverstanden erklärt. Die Haftbeschwerde beim zuständigen Ostberliner Gericht sei zurückgenommen worden. Nach Darstellung von Anwalt Vogel hat Susanne Albrecht von der RAF Abstand genommen und mit ihrer neuen Identität ein neues Leben begonnen. Frau Albrecht wird vor allem Beteiligung an der Ermordung des Bankiers Ponto im Jahre 1977 zur Last gelegt. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Die albanische Regierung hat einer Lufthansa-Maschine mit Hilfsgütern für die in der Bonner Mission in Tirana geflüchteten 86 Albaner die Landegenehmigung verweigert. Der Sprecher des Auswärtigen Amtes Schumacher teilte am Abend in Bonn mit, auf eine entsprechende Anfrage habe es aus Tirana nur eine ausweichende Antwort gegeben. Die Bundesregierung bestehe aber auf ihrem Anliegen, Lebensmitteldecken und Medikamente nach Tirana zu fliegen. Morgen soll ein neuer Versuch unternommen werden. Insgesamt halten sich in westlichen Botschaften in der albanischen Hauptstadt mehr als 200 Flüchtlinge auf. Die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete, Jugoslawiens Botschafter sei als Doyen des diplomatischen Korps von seinen Kollegen beauftragt worden, Verhandlungen mit der albanischen Regierung aufzunehmen. In Wien erklärte ein albanischer Diplomat gegenüber einer US-Nachrichtenagentur, die Behörden seines Landes hätten allen ausländischen Botschaften mitgeteilt, dass jeder Albaner, der das Land verlassen wolle, einen Pass erhalte und keinerlei Nachteile zu befürchten habe. Die polnische Regierung will nach den Worten von Außenminister Skubiczewski auf den Abschluss eines völkerrechtlich bindenden Vertrages über die zukünftige Westgrenze noch vor Verwirklichung der deutschen Einheit verzichten. Der Abschluss eines Abkommens zwischen Polen und dem vereinten Deutschland sofort nach seinem Entstehen werde eine gute Grundlage für die deutsch-polnischen Interessengemeinschaft sein, sagte Skubiczewski am Abend bei einem Festakt aus Anlass des 40. Jahrestages des Görlitzer Abkommens. In Görlitz hatten im Jahre 1950 Polen und die DDR die Oder-Neiße-Linie als Westgrenze besiegelt. DDR-Außenminister Meckel bekräftigte auf der Veranstaltung in Frankfurt an der Oder den Willen der Ostberliner Regierung, die Oder-Neiße-Linie in einem völkerrechtlichen Vertrag festzuschreiben. Heute die beste Nachricht des Tages. Deutschland ist im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft. Das entscheidende Tor in Turin. Noch ist nichts entschieden. Die deutsche Mannschaft führt mit 4:3. Und jetzt kommt, wenn ich es richtig sehe, Gary Lineker für England. Nein, das ist Chris Waddle. Chris Waddle geht zum Elfmeterpunkt. Waddle verschießt er, dann ist Deutschland im Endspiel. Das kennen wir ja vom gestrigen Abend. Er läuft an mit dem linken Fuß. Aber über Tor, alles entschieden. Deutschland ist im Finale. Tja, 4:3, die Finalgegner wurden im Elfmeterschießen ermittelt. Am Sonntag also stehen die Deutschen gegen Argentinien in Rom. Wir kommen auf das Spiel gleich noch zurück. Doch davor das, was Sie danach erwarten dürfen, so einen Bericht zur Lage in den Botschaften in Tirana und Informationen über das Ergebnis der Konferenz der Gruppe der 24 westlichen Industrieländer, die in Brüssel ihre Hilfe für Osteuropa überprüften. Wir geben dann einen Ausblick auf die bevorstehende NATO-Konferenz in London. Weiter unter anderem Berichte aus Bonn und Ost-Berlin um Termine und weitere Stationen zur deutschen Vereinigung. Börsenergebnisse aus New York werden wir heute nicht bieten können, denn in den USA ist Feiertag, stattdessen Tendenzen und Erwartungen Wall Street-Perspektiven. Und wie immer dann schließlich der Blick in Zeitungen von morgen. Zunächst jedoch noch einmal zurück zum Fußballspiel. Ein Nachklang im Bericht von Ulrich Hansbauer live aus Turin. Mit Sorgen sehen die Sicherheitskräfte hier in Turin der heutigen Nacht entgegen. Denn bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch waren es 400 bis 500 Teppisti. Das sind die Hooligans italienischer Prägung, die einen Campingplatz vor den Toren Turins stürmten, auf dem englische Fans nächtigten. Nur mit Mühe und Tränengas und Knüppeleinsatz konnte die Polizei die beiden streitenden Parteien auseinanderhalten. Insgesamt sind hier in Turin 8000 Polizisten im Einsatz. Es stehen aber noch 5000 Sicherheitskräfte in Reserve, die für die heutige Nacht für Ruhe sorgen. Die Gegensätze zwischen radikalen Reformern und Konservativen waren auch heute am dritten Tag des Treffens der KPDSU in Moskau offensichtlich. Doch kam zugleich aus beiden Lagern die Absage an Spaltungstendenzen und der Appell zur Sicherung der Parteidisziplin. Aus der sowjetischen Hauptstadt berichtet Hermann Krause. Mit einem Appell an die Bergleute im Donetsbecken, den angekündigten Streik abzusagen, begann heute der dritte Tag des 27. Parteitages der KPDSU. Ein Bergmann richtete diese Forderung an die Kumpel in der Ukraine. Scharfe Kritik übte der neu gewählte erste Sekretär der Ukraine, Gurenko, an den zentralen Organen der Partei, an Politbüro und Zentralkomitee. Eine Position zur Einführung der Marktwirtschaft sei bisher nicht eindeutig formuliert, die Definition zwischen Feind und Freund der Perestroika nicht genau. Namentlich griff er die Politbüromitglieder Jakowlew und Medvedev an, beide gelten als Vertraute Gorbatschows. Unterstützung fand sein Vorschlag, den Vorsitzenden der KPDSU direkt vom Parteitag wählen zu lassen. Sollte dieser Vorschlag angenommen werden, müsste sich Michail Gorbatschow den Delegierten am Ende des Parteitages zur Wahl stellen, wenn er denn für den Posten des Generalsekretärs bzw. des Parteivorsitzenden kandidiert, woran eigentlich kein Zweifel besteht. Auch heute sprachen sich Delegierte für die Beibehaltung der alten Führungsstrukturen aus. Allerdings sollte dem Generalsekretär ein Stellvertreter an die Seite gestellt werden, hieß es. Der heutige Vormittag zeichnete sich durch eine breite Unterstützung der Redner für Gorbatschow aus. So trat der Parteichef von Moskau, Juri Prokofjew, nachdrücklich für eine Fortsetzung der Reformpolitik unter dem jetzigen Präsidenten ein. Der als Konservative geltende Parteichef von Leningrad, Gidaspov, beklagte, dass das für Ideologie zuständige Politbüromitglied Medvedev nichts Neues an die Stelle der alten Dogmen gesetzt habe. Der Parteichef von Kasachstan, Nazarbayev, bemängelte, dass das Politbüro an den ersten Sekretären der Republiken vorbei die Einführung der Marktwirtschaft beschlossen habe. Auch andere Redner kritisierten den Übergang zum regulierten Markt. Vom Präsidenten forderte der kasachische Parteichef strengere Maßnahmen, um die Ordnung im Land wiederherzustellen. Die Bevölkerung erwartet dies. Übereinstimmend forderten alle Parteichefs der Republiken mehr Selbstständigkeit. So mahnte der erste Sekretär von Usbekistan, Karimov, einen neuen Unionsvertrag zwischen gleichberechtigten und souveränen Staaten an, ebenso der Parteichef von Georgien, Gumbaritze. Der heutige Nachmittag war dann geprägt von Redebeiträgen zweiter Sekretäre oder Parteichefs von autonomen Gebieten. Dabei fiel auf, dass sich der überwiegende Teil für eine Stärkung der Parteidisziplin aussprach. So erklärte der zweite Sekretär von Jakutien, Anatoli Popov, die zukünftige Entwicklung hänge ab von der Stärke der Partei, nur eine gefestigte KPDSU könne das Land aus der Krise bringen. An zwischennationalen Konflikten könne nur der Interesse haben, der außerhalb der Partei stünde. Gegen die Regierung richtete er den Vorwurf, sie habe nichts getan, um die Macht der Partei zu festigen, im Gegenteil. Auch wenn keiner der Redner Gorbatschow persönlich angriff, wurde doch klar, dass viele dieser Parteichefs in der Praxis die Politik der Umgestaltung nur begrenzt fortsetzen wollen. Strategie und Struktur stehen vor der Anpassung an eine neue Lage im Ost-West-Verhältnis. Die Richtung gibt Präsident Bush vor. Aus London dazu Hans-Jörg Krieger. Selbst für erfahrene Diplomaten ist es ein Novum. Zum ersten Mal reisen sie zu einer NATO-Konferenz, ohne dass vorher in enger Konsultation zwischen den Verbündeten der Entwurf eines Abschlusskommuniqués ausgearbeitet worden wäre. Dafür haben sie allerdings etwas anderes in der Tasche. Einen Brief des amerikanischen Präsidenten George Bush, der erst dieser Tage bei den Regierungen der Mitgliedstaaten eingegangen ist. Und dieser Brief hat es in sich. In ihm wird detailliert dargelegt, welches Ergebnis das NATO-Gipfeltreffen morgen und übermorgen in London nach der Vorstellung Washingtons haben sollte. Wichtigster Punkt ist zweifellos der Vorschlag, die bisherige Verteidigungsdoktrin des westlichen Bündnisses zu korrigieren und den eventuellen Einsatz von Atomwaffen nur als, so wörtlich, letztes Mittel vorzusehen. Damit rüttelt George Bush an der Strategie der flexiblen Antwort, durch die der potenzielle Angreifer im Ungewissen gelassen wird, wann die NATO die mörderischste aller Waffen einsetzen will. Die Idee des amerikanischen Präsidenten erscheint nur konsequent. Die Option des Ersteinsatzes nuklearer Waffen war stets mit der großen Überlegenheit des Warschauer Pakts in der konventionellen Rüstung begründet worden und davon kann mittlerweile keine Rede mehr sein. Ganz zu schweigen davon, dass das östliche Militärbündnis in Auflösung begriffen ist. Nicht, dass die USA ganz auf die Möglichkeit des Ersteinsatzes von Nuklearwaffen verzichten wollten. Es soll nur zum denkbar spätesten Zeitpunkt darauf zurückgegriffen werden. Mit einer solchen Revision der Verteidigungsdoktrin des Westens will Bush der Forderung Moskaus nach einem Wandel der NATO entsprechen. Einer Forderung, die mit Blick auf die deutsche Einheit erhoben wurde. Anders gesagt, unter anderem mit der Änderung der Verteidigungsdoktrin soll der sowjetischen Führung eine Mitgliedschaft des Vereinigten Deutschlands in der NATO schmackhaft gemacht werden. Dazu müsste nach amerikanischer Vorstellung auch die sogenannte Vorne-Verteidigung aufgegeben werden, also das Konzept, durch starke Militärverbände an der Grenze zum Warschauer Pakt ein Eindringen des Angreifers in das eigene Bündnisgebiet zu verhindern. Diese Streitkräfte sollten zugunsten der Bildung mobiler, multinationaler Verbände stark ausgedünnt werden. Weiter will der amerikanische Präsident die gesamte nukleare Artillerie der Vereinigten Staaten aus Europa abziehen, nachdem er schon im Mai auf deren Modernisierung und auf Ersatz für die nuklearen Kurzstreckenraketen verzichtet hatte. Mit diesen Vorschlägen wird George Bush auf dem NATO-Gipfel in London den Ton angeben. Zusammengenommen sollen sie der Sowjetunion signalisieren, dass man sie nicht länger als Gegner betrachtet, sondern als Partner bei der Aufrechterhaltung der Sicherheit in Europa. Diese Absicht kommt auch in dem Angebot zum Ausdruck, den KSZE-Prozess zu institutionalisieren, mit regelmäßigen Treffen der Regierungschefs, der Außen- und Verteidigungsminister sowie der Generalstabschefs. In dem Vorschlagspaket ist ebenfalls die Einrichtung eines ständigen KSZE-Sekretariats und die Schaffung eines Zentrums zur Schlichtung von Konflikten enthalten. Damit soll dem Wunsch Moskaus entsprochen werden, die Blockgrenzen in Europa zu überwinden. Die USA, wie auch die meisten anderen NATO-Staaten, machen sich indessen nicht den Wunsch des sowjetischen Staatspräsidenten Gorbatschow zu eigen, schon in näherer Zukunft die beiden Militärbündnisse in einem gesamteuropäischen Sicherheitssystem aufgehen zu lassen. Die NATO wird für unabsehbare Zeit als Garant der Stabilität und des Friedens in Europa angesehen. Nicht zuletzt wegen dieser Sichtweise kann sich die NATO auch nicht zu dem von Gorbatschow geforderten Abschluss eines Nicht-Angriffspaktes zwischen den beiden Bündnissen verstehen. Der Warschauer Pakt soll nicht auf diese Weise stabilisiert werden. Stattdessen will die NATO eine Gewaltverzichtserklärung der Mitgliedstaaten abgeben, der alle 35 KSZE-Länder beitreten können. Sie wird im Kern besagen, dass für den Westen der Kalte Krieg beendet sei. Zur Deutschlandpolitik. Nach der Ostberliner Koalition haben sich auch die Bonner Regierungsparteien für gesamtdeutsche Wahlen am 2. Dezember ausgesprochen. Doch umstritten zwischen CDU/CSU und FDP bleibt der Wahlmodus. Aus der Bundeshauptstadt der Bericht von Ute Flögel. Auch wenn die Ostberliner SPD-Volkskammerfraktion noch eine gesamtdeutsche Wahl am 16. Dezember fordert, so ist jetzt wohl ziemlich sicher, dass der 2. Dezember der Tag des ersten gemeinsamen deutschen Urnengangs wird. Sowohl der Ostberliner Koalitionsausschuss, dem auch die dortige SPD angehört, wie Regierungskoalition und SPD-Opposition in Bonn haben sich heute für diesen Termin ausgesprochen. Völlige Uneinigkeit herrscht allerdings noch über den Wahlmodus. Nach dem Bonner Koalitionsgespräch heute früh und der Sitzung des Kabinettsausschusses Deutsche Einheit heute Mittag stellte Regierungssprecher Hans Klein vor der Presse fest, während sich auch durch entsprechende Beschlüsse in Ostberlin die Vorstellungen für den Wahltermin zu einem gemeinsamen deutschen Parlament auf den 2. Dezember verdichten, bestehen sowohl in der DDR als auch in der Bundesrepublik Deutschland noch unterschiedliche Auffassungen über den Wahlmodus. In den Sitzungen der Koalition und des Kabinettsausschusses wurden diese unterschiedlichen Vorstellungen seitens der FDP und der Union vorgetragen und erörtert. Während sich die CDU/CSU und Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble eindringlich für getrennte Abstimmungen in der Bundesrepublik Deutschland und der DDR bei einer Sperrklausel von jeweils 5% einsetzen, fordern nicht nur die westdeutschen Sozialdemokraten, sondern auch die der Regierungskoalition angehörenden Freien Demokraten ein einheitliches Wahlrecht auf beiden Seiten. Die Unionsparteien und im Übrigen auch die Grünen fürchten, dass alle kleineren Parteien in der DDR bei einem gemeinsamen Wahlrecht keine Chancen haben, ins Parlament zu kommen. Die SPD-Fraktion hat zur Durchsetzung ihres Vorschlags einen Antrag eingebracht, den die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Hertha Däubler-Melin mit entsprechendem Nachdruck vorstellte. Er wird ganz klar machen, dass der gesamtdeutsche Bundestag, der jetzt ja gewählt werden soll, dass der voraussetzt, dass für diesen gesamtdeutschen Bundestag auf der Basis eines gesamtdeutschen Wahlrechts gewählt wird. Wenn man zu einem gesamtdeutschen Parlament wählt, dann kann nicht das Volk der DDR und das Volk der Bundesrepublik Deutschland gesondert wählen. Geschweige denn dürfen dann Abgeordnete in diesem Parlament sitzen, die dann Abgeordnete nicht des gesamten deutschen Volkes sind, wie es ja in Artikel 38 heißt, sondern Abgeordnete der DDR oder Abgeordnete der Bundesrepublik. Das weiß, glaube ich, oder hoffe ich auch, der Herr Schäuble. Und deswegen nehme ich an, dass es nach diesem Signal jetzt dann nicht mehr zu vieler juristischer Überzeugungsversuche bedarf. Wenn er die allerdings braucht, dann gibt es eine Fortsetzung am Freitag im Bundesrat. Und Sie wissen ja sehr wohl, wie da die Mehrheitsverhältnisse sind. Herr Schäuble kennt Sie auch, der Bundeskanzler ebenfalls. Eine Einigung über das Verfahren bei der ersten gesamtdeutschen Wahl hat auch die Sondersitzung des Bundestagsausschusses Deutsche Einheit heute Nachmittag nicht erbracht. Der Leiter dieser Sitzung, Kanzleramtsminister Rudolf Seiters, sagte dazu in einem Zwischenbericht: Ich denke, dass wir dann auch in den kommenden Wochen im Lichte auch der entweder Absprachen oder Diskussionen mit der DDR weitere Informationen geben. Also heute nicht? Heute nicht. Die Verhandlungen über den sogenannten zweiten Staatsvertrag, der jetzt meist als Einigungs- oder Überleitungsvertrag bezeichnet wird, sollen am Freitag in Ost-Berlin beginnen. Vertreter beider Regierungen sollen dabei klären, welche Fragen vor dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland nach Artikel 23 des Grundgesetzes geregelt werden müssen. In der Woche danach sollen die jeweiligen Ministerien beider Seiten den sogenannten Überleitungsbedarf ermitteln. Und Ende Juli soll dann die zweite Verhandlungsrunde mit der DDR beginnen, nachdem in der Bundesrepublik Deutschland die Abstimmung innerhalb der Koalition mit den Fraktionen, den Bundesländern und der Europäischen Gemeinschaft stattgefunden hat. Spätestens bis dahin wird man sich wohl auch über den Wahlmodus geeinigt haben müssen. Auch die Regierung in Ost-Berlin befasste sich heute mit dem weiteren Prozedere im Einigungsprozess. Für Regierungschef de Maizière kommt ein Beitritt zur Bundesrepublik erst nach gesamtdeutschen Wahlen in Frage. Doch die Verhandlungen über die Grundlage des Beitritts, über einen zweiten Staatsvertrag, sollen noch diese Woche beginnen. Aus Berlin Hans-Jürgen Fink. Das Ostberliner Kabinett hat sich heute auf das Wort verständigt, mit dem man die nächsten Etappen des deutschen Einigungsprozesses bezeichnen will. Nicht von einem zweiten Staatsvertrag soll die Rede sein, sondern von einem Einigungsvertrag. Noch nicht einig, so scheint es, ist man sich über den Inhalt dieses Vertrages. Mit einem kompletten Entwurf jedenfalls geht man dieses Mal, anders als vor den Gesprächen über den ersten Staatsvertrag, nicht in die neue Verhandlungsrunde. Was existiert, sind lediglich Vorstellungen über einzelne Vertragselemente. Wenn die Experten am kommenden Freitag erstmal zusammentreffen, werden sie zunächst über den Fahrplan der Verhandlungen sprechen. Fest liegen alleine die Wahltermine. Der 14. Oktober für die Bildung der Parlamente in den 5 Ländern der DDR, der 2. Dezember für die erste gesamtdeutsche Wahl. Wobei aber, so die herrschende Meinung in der führenden Partei Ostberlins, getrennt gezählt werden soll. Wer die 5%-Hürde auf dem Gebiet der DDR überspringt, zieht in das gesamtdeutsche Parlament ein. Über diesen Modus aber will nicht die Regierung alleine entscheiden. Sie strebt einen breiten Diskussionsprozess mit einer abschließenden Entscheidung in der Volkskammer an, um so von vornherein alle etwaigen Manipulationsvorwürfe an ihre Adresse zu vermeiden. Auf diese Weise jedenfalls hätte nicht nur die DSU eine Chance, im Parlament vertreten zu sein, sondern auch die Bürgerbewegungen im Bündnis 90 Die Grünen, dazu aber auch die SED-Nachfolgerin PDS. Bis zur gesamtdeutschen Wahl aber hat Lothar de Maizière erst einmal in seinem Kabinett andere Sorgen. Seine Stabilität droht ernsthaft Gefahr. 3 seiner Minister sind inzwischen ohne Partei. Die einzigen DSU-Politiker, Diestel und Ebling, so scheint es, sind dabei noch das geringere Problem. Wenn diese Partei als Ersatz 2 Kabinettsposten fordert, so sieht der Regierungschef diese Frage offenbar nicht als besonders dringend an. Kritischer scheint der Fall des ehedem liberaldemokratischen Justizministers Kurt Wünsche zu liegen, nachdem auch Regierungssprecher Gehler heute bereits von einem Fall sprach. Diesen Fall Wünsche, den kann ich auch von hier vorn nicht bearbeiten. Und wenn Sie ihm so einen Fall machen, vielleicht müssen Sie das mit Herrn Wünsche auch noch selbst besprechen. Es ist jedenfalls so, dass ich nur auf das verweisen kann, was der Ministerpräsident gesagt hat, dass er halt nicht daran denkt, sein Kabinett zu destabilisieren. Jetzt sei es mit den Parteiaustritten aber genug, habe der Ministerpräsident heute im Kabinett nach den Worten Gehlers zu diesen Fragen gelassen bemerkt. Die SPD-Minister, so de Maizière, müssten nicht auch noch in die CDU eintreten. Wenn dies als Scherz gemeint war, so liegt hier aber der stärkste Sprengstoff für den Bestand der Koalition. Wenn morgen eine außenpolitische Erklärung auf der Tagesordnung der Volkskammer steht, so steht nicht der sozialdemokratische Außenminister, sondern der Regierungschef am Rednerpult. Ein weiterer demütigender Schlag gegen die SPD, in der sich manche bereits in der Rolle des Watschenmanns wähnen. Der Beschluss des Haushaltsausschusses der DDR-Volkskammer, alle finanziellen Mittel für die Künstlerverbände im Lande zu streichen, hat unter den Kulturschaffenden der DDR Bestürzung und Sorge ausgelöst. Betroffen ist auch der DDR-Schriftstellerverband, der ohne weitere Zuwendungen vor dem Aus stehen wird. Preismissbrauch in der DDR kann mit einer Geldbuße bis zu 1 Million Mark geahndet werden. Das DDR-Wirtschaftsministerium in Ost-Berlin kündigte heute landesweite Preiskontrollen durch das Amt für Wettbewerbsschutz an. Zugleich wurde betont, Unternehmen hätten ihre Preise nach marktwirtschaftlichen Grundsätzen zu bilden. Zuvor hatte DDR-Ministerpräsident de Maizière den großen Handelsorganisationen HO und Konsum vorgeworfen, ihre marktbeherrschende Stellung vor allem in ländlichen Gegenden gewissenlos auszunutzen. In der Volkskammer in Ost-Berlin sagte de Maizière, Preisunterschiede bis zu 100% seien weder durch Transportkosten noch durch andere Auslagen zu rechtfertigen. Die mutmaßliche RAF-Terroristin Susanne Albrecht ist heute Vormittag in die Bundesrepublik gebracht worden. Das bestätigte die DDR-Generalstaatsanwaltschaft in Ost-Berlin. Nach Angaben ihres Anwalts Vogel hat sich Frau Albrecht freiwillig bereit erklärt, den bundesdeutschen Behörden überstellt zu werden. Ausschlaggebend dafür war, so Vogel, das Angebot als Kronzeugin auszusagen. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe teilte mit, die Frage, ob Frau Albrecht die Voraussetzungen für die Kronzeugenregelung erfülle, stehe noch nicht fest. Die 39-Jährige wird seit 1977 im Zusammenhang mit dem Mordanschlag auf den Frankfurter Bankier Jürgen Ponto gesucht. Sie war Anfang Juni in der DDR festgenommen worden. Krise dort spitzt sich zu. Wie das Auswärtige Amt in Bonn heute Abend auf Anfrage bestätigte, sind in der bundesdeutschen Botschaft inzwischen ca. 200 Albaner. Die Versorgungslage wird damit immer schwieriger und Bonn wartet stündlich auf die Antwort aus Tirana, auf das persönliche Schreiben von Bundesaußenminister Genscher, der heute darum bat, dass ein Flugzeug mit Hilfsgütern in Albanien endlich eine Landeerlaubnis erhält. Gustav Schalupa, Sie beobachten die Lage in Albanien. Die Flucht in die Botschaften setzt sich also fort. Welche Zahlen sind Ihnen bislang bekannt? Ja, die Zahlen haben sich im Laufe des Tages sprunghaft verändert. Allein in der französischen Botschaft sind jetzt etwa 125 Flüchtlinge. In allen anderen Botschaften hat sich die Zahl der Flüchtlinge ebenfalls verdoppelt. Man könnte wohl sagen, dass mindestens ein 500.000 unterdessen in den diversen westlichen Botschaften Zuflucht gefunden hat. Und dass die Miliz, die ja zuerst auf die Flüchtlinge geschossen hat, jetzt plötzlich wieder wegblickt, stellt natürlich ein großes Rätsel dar und wirft die Frage auf, was ist nun eigentlich die Haltung der offiziellen Behörden in Albanien zu diesem Problem? Was hört man denn über die Versorgungslage in den verschiedenen Botschaften? Die scheint sich auch rapide zu verschlechtern, nachdem ja die Vorräte in den Botschaften an und für sich nicht groß sind und man auf so viele Gäste sicherlich nicht eingestellt ist. Dazu kommt natürlich, dass in Tirana in den Lebensmittelgeschäften eine Art Kundenvormerksystem geführt wird anstelle eines Kartensystems. Es werden eben nur Lebensmittel an eingetragene Kunden abgegeben, sodass es kaum möglich ist, größere Mengen Brot zu kaufen. Und das stellt natürlich ein großes Problem dar für die einzelnen Botschaften, jetzt diese vielen Menschen wenigstens notdürftig zu verpflegen. Zumal es immer mehr werden. Herr Schalupa, zeichnet sich denn in Tirana in der Führung irgendeine Bewegung in der Flüchtlingsfrage an? Wir haben gerade in den Nachrichten gehört, dass möglicherweise nun doch Reisepässe ausgegeben werden. Haben Sie dazu auch Informationen? Ja, unterdessen hat es heute im Laufe des Tages hat es eben geheißen, dass Reisepässe nicht ausgestellt werden, sozusagen strafweise für die Flüchtlinge. Die jugoslawische Nachrichtenagentur Tanjug hat jetzt noch vor wenigen Minuten diese Meldung wiederholt. Aus anderen Quellen heißt es, dass man die Flüchtlinge doch ausreisen lassen möchte. Ob nun mit Reisepass oder ohne Reisepass, ist ja wahrscheinlich gleichgültig. Es geht im Grunde darum, dass diesen Menschen ganz einfach in irgendeiner Form geholfen wird. Aber Reaktionen auf den internationalen Druck, den es ja nun wirklich gibt, gibt es nicht in Tirana. Jedenfalls wird er offiziell nicht eingestanden, aber es ist wohl keine Frage, dass Albanien auf diesen internationalen Druck wird reagieren müssen. Denn wenn es die Absicht weiter aufrechterhält, sozusagen zu reformieren und modernisieren und dieses Land doch dem der Welt gegenüber öffnen will, kommt es ganz einfach auf die Stimmung in der Welt draußen an, die man gegenüber Albanien hat. Und das wird man ins Kalkül setzen müssen und jedenfalls im Zusammenhang mit dieser Flüchtlingsfrage. Danke, Gustav Chalupa. Zur NATO-Tagung in London. Das ist schon eine große Geste, meine Damen und Herren, die sich da andeutet, mit dem Angebot an Michail Gorbatschow, die NATO besuchen zu dürfen und zu sollen. Noch pfeilen in diesen Minuten die Außenminister der Allianz am Schlusskommuniqué, dass die Regierungschefs morgen absegnen sollen. Und so wird man auch morgen erst mit letzter Sicherheit wissen, ob die Einladung steht. Aber das Signal ist schon jetzt gegeben. Gleichwohl ist es kein leichtes Geschäft in London, schließlich wird nicht alle Tage ein Militärbündnis reformiert. Burkhard Birke in London, wie ist denn die Stimmung bislang? Nun, die Stimmung ist gespannt, weil es ja als der wichtigste Gipfel dieses 41-jährigen Geschichtsdaseins der NATO geht. 41 Jahre besteht die NATO und das ist der wichtigste Gipfel. Deshalb wird jedes Wort hier auf die Goldwaage gelegt, weil man sich natürlich entsprechend an die veränderten Bedingungen in Osteuropa anpassen möchte und ein klares Signal an den Osten senden will. Und man scheint da doch guter Dinge zu sein. Und was bis jetzt aus der Außenministersitzung herausgedrungen ist, deutet darauf hin, dass die Einladung an Michail Gorbatschow zu einem NATO-Treffen steht. Im Gespräch ist wohl, dass der sowjetische Staatspräsident zu der NATO-Tagung in Brüssel im Dezember anreisen wird. Präsident Bush, der ja hier die Initiative ergriffen hat mit einem doch sehr detaillierten Plan und detaillierten Vorschlägen, hat zudem auch angeregt, dass die Staaten des Warschauer Paktes einen Beobachterstatus bei der NATO bekämen. All das deutet natürlich darauf hin, dass man nun ernst machen will, dass von der Konfrontation total auf Kooperation umgeschaltet werden soll. Die Strategie wird ja auch neu überdacht. Ein ganz wichtiges Thema ist die Formulierung für den Einsatz der Nuklearwaffen. Ist man da schon weitergekommen? Hört man da schon was aus der Außenministersitzung? Nun, lange Zeit war heute den Tag über strittig, inwieweit man doch den Ersteinsatz von Atomwaffen definieren sollte. Im System der Flexible Response, also der sogenannten flexiblen Antwort, die ja grundsätzlich die Möglichkeit offen ließ, einen konventionellen Angriff auch atomar zu beantworten, hat man nun offenbar folgenden Kompromiss erzielt, dass man sagt, dass Atomwaffen als Reaktion auf einen konventionellen Angriff der letzte Ausweg sein sollten, last resort auf Englisch, und das scheint die Formel, auf die man sich einigt. Das ist doch ein Abweichen, eine Abmilderung der ursprünglichen Flexible Response Formel, das heißt doch ein klares Signal an den Osten, dass man hier wirklich Atomwaffen nur im äußersten Notfall einsetzen würde. Ganz wichtig, auch mit Blick auf die Forderung der Sowjetunion, ist ja die Festlegung der Obergrenzen der deutschen Streitkräfte, auch vielleicht schon vor der KSZE-Konferenz im November. Das ist ja noch strittig, oder hat man sich da schon einigen können inzwischen? Nun, Bundeskanzler Kohl, der ja hier doch der Hauptbetroffene ist in dieser Sache, hat ganz klar anklingen lassen in seinem Redebeitrag heute Morgen bei dem ersten Gespräch der Staats- und Regierungschefs der 16 NATO-Mitgliedstaaten, dass er gewillt ist, auch schon bei den laufenden Wiener Verhandlungen zur konventionellen Abrüstung hier ein Signal zu setzen und dass womöglich hier auch schon die Richtung einer gesamtdeutschen Truppenstärke festgelegt werden könnte. Im Gespräch ist da am Rande der NATO-Konferenz, dass man etwa sagt, dass der Anteil der einzelnen nationalen Truppen an der gesamten Stärke, die eben stark begrenzt wäre in Europa, von NATO-Truppen nur ein bestimmtes Maß betragen dürfte. Das heißt, dass man hier also indirekt die gesamtdeutsche Truppenstärke definieren würde und zumindest auf diese Art und Weise eine Absichtserklärung in den Wiener Verhandlungen drin hätte, die ja ohnehin nach dem gemeinsamen Willen, der sich hier abzeichnet, unter den NATO-Mitgliedstaaten weitergeführt werden sollen und wo man dann auch bereit ist, sobald Wien 1 abgeschlossen ist, über atomare Kurzstreckenraketen in Europa zu verhandeln. Vielen Dank, Burkhard Birke, nach London. Lothar de Maizière, der Chef der DDR-Regierung, hatte heute keine leichte Aufgabe mit seiner außenpolitischen Regierungserklärung, die sich naturgemäß an beide Bündnisse richten musste, an NATO und Warschauer Pakt. Die Interessen beider Seiten im Blick bemühte sich der Premier denn auch um Ausgewogenheit in seinen Forderungen gen Ost und West. Ein Beitrag von Hans-Jürgen Fink. Der Regierungschef selber gab die außenpolitische Erklärung in der Volkskammer ab. Und dies geschah nicht allein, wie Außenminister Meckel anschließend meinte, wegen der Bedeutung des Themas. Sichtbar wird hier vielmehr auch, wie der Ministerpräsident mit dem sozialdemokratischen Partner umgehen kann, mit dem er seine Rede zuvor nicht einmal abgestimmt hatte. In der Sache hakte de Maizière die wichtigsten Positionen ab, die auch der Außenminister kaum anders beschrieben hätte. Die Unantastbarkeit der europäischen Grenzen, Veränderung der Bündnisstrukturen, die Überwindung der Blöcke, deutscher Verzicht auf ABC-Waffen und schließlich das aus dem deutschen Bewusstsein schwindende Verhältnis zur Dritten Welt. Dort geht es ums Überleben, rief er den Abgeordneten ins Gewissen, uns hier in Europa nur ums bessere Leben. Deutliche Worte fand der Regierungschef auch zum Umgang der Deutschen mit ihren Nachbarn. Besonders aus unserer Vergangenheit heraus verbleibt uns die Verpflichtung, mit den Sensibilitäten unserer Nachbarn behutsam umzugehen. Daher sind für uns die Grenzen in Europa unantastbar, unverrückbar und nicht mehr zu diskutieren. Nachhaltig plädierte de Maizière dafür, den sowjetischen Interessen in Mitteleuropa Rechnung zu tragen, auch und gerade durch eine grundlegende Überprüfung der NATO-Strukturen und Strategien. Das bedeutet Abschied nehmen von der bisherigen Strategie der flexiblen Antwort, verbunden mit dem nuklearen Ersteinsatz und der Vorneverteidigung. Dies wäre ein entscheidender Beitrag zu einer dauerhaften Friedensordnung in Europa mit geeigneten Sicherheitsgarantien. Um die Sowjetunion einzubinden in den deutschen und europäischen Einigungsprozess, warb de Maizière für ein Abkommen zwischen NATO und Warschauer Pakt, um die Institutionalisierung des KSZE-Prozesses, um ein Europa von unten, wie er sagte, ein Jugendwerk, das auch das Erbe der osteuropäischen Demokratie- und Menschenrechtsbewegung bewahrt. Mehr Sensibilität für den europäischen Osten forderte auch Außenminister Meckel in seinen ergänzenden Worten. Der Grenzvertrag mit Polen müsse zeitgleich mit der Ratifizierung des 2+4-Schlussdokumentes unterschrieben werden und dürfe nicht, wie man in Bonn offenbar denkt, mit dem Ziel eines deutsch-polnischen Grundlagenvertrages auf die lange Bank geschoben werden. Notfalls, so zeigte sich Meckel mit seinem sowjetischen Kollegen Schewardnadze solidarisch, müsse man mit der Ablösung der Siegerrechte, also mit der vollen Souveränität Deutschlands, noch warten, bis alle Fragen geklärt, alle Vereinbarungen abgewickelt seien. Auch der Abzug der sowjetischen Truppen vom DDR-Gebiet. Dies freilich dürfte schwierig sein. Schon jetzt berichtete Abrüstungs- und Verteidigungsminister Eppelmann, komme es zu Demonstrationen der deutschen Bevölkerung gegen die Präsenz der sowjetischen Truppen. Flaschen und Steine würden gegen Sowjetsoldaten geworfen. Nur der Umsicht sowjetischer Offiziere, die ihre Soldaten zeitig genug entwaffneten, sei es zu danken, dass die Gewalttätigkeit bisher nicht eskalierte. Eines Tages also wird es eine gesamtdeutsche Armee geben, zusammengesetzt aus heutigen Teilen von Bundeswehr und Nationaler Volksarmee. Das will gut vorbereitet sein, wird sich DDR-Verteidigungsminister Eppelmann gedacht haben, als er einem profilierten Experten aus Bonn um tatkräftige Unterstützung bei diesem Unternehmen bat. Egon Bahr, Abrüstungs- und Sicherheitsexperte der SPD, solle Berater der NVA werden. So wünschte es Rainer Eppelmann und so entsprach denn auch Egon Bahr dieser Bitte. Wolfgang Hauptmann dazu. Als Verteidigungsminister Eppelmann heute in der Volkskammer über die sowjetischen Truppen auf dem Gebiet der DDR redete, hatte er auf der Besuchertribüne einen sachverständigen Zuhörer, Egon Bahr. Wenig später wurde bekannt, dass der sozialdemokratische Sicherheitsexperte von heute an die Hälfte seiner Arbeitszeit in der DDR verbringen wird. Er ist Berater in Strausberg vor den Toren Berlins, wo Ministerium und Oberkommando der Nationalen Volksarmee residieren, und Eppelmann freut sich auf intensives Nachdenken mit seinem neuen Helfer. Ich selber tue das auf dem Hintergrund dessen, dass ich kaum einen Menschen kenne, der so viel Erfahrung und so viel Personalkenntnis auf dem von mir geschriebenen Gebiet in den letzten Jahren hat sammeln können wie Egon Bahr. Und bin sehr froh darüber, dass er sich bereit erklärt hat, sehr schnell und sehr gerne bereit erklärt hat, da mitzumachen. 1 Uhr, Deutschlandfunk, die Nachrichten. Albaniens Staats- und Parteichef Alija hat vor weiteren Einmischungen in die inneren Angelegenheiten seines Landes gewarnt. In einer Fernsehansprache erklärte Alija gestern Abend in Tirana, bestimmte Kräfte seien entschlossen, Albanien in einen, so wörtlich, Abgrund ohne Perspektive zu stürzen. Dabei hätten sie auch Unterstützung in der albanischen Bevölkerung gefunden. Zugleich versprach der Staats- und Parteichef, man wolle den bereits in Gang gesetzten Prozess der Demokratisierung fortsetzen. In den Botschaften mehrerer westlicher Länder spitzte sich unterdessen die Lage nach einer weiteren Fluchtwelle zu. Wie der Sprecher des Auswärtigen Amtes in Bonn, Krobok, am Abend mitteilte, befinden sich nun etwa 1500 Menschen auf dem Gelände der bundesdeutschen Mission in Tirana. Die Situation dort sei prekär, sagte Krobok im ersten deutschen Fernsehen. Dies gelte insbesondere für die Versorgung und die hygienischen Umstände. Nach Angaben des Sprechers hat Bonn bisher für die bereitgestellten Flugzeuge zur Versorgung der Botschaftsflüchtlinge immer noch keine Landegenehmigung erhalten, obwohl sich Bundesaußenminister Genscher bereits zweimal an die albanische Regierung gewandt hat. Im Zentrum Tiranas war es gestern zu einer Demonstration von mehreren tausend Menschen gekommen. Unklar ist nach Agenturberichten, ob es dabei Übergriffe der Sicherheitskräfte gegeben hat. Als einen bedeutenden Schritt in die richtige Richtung hat der sowjetische Staatspräsident Gorbatschow die Ergebnisse des Londoner NATO-Gipfels bezeichnet. Die Politik der Umgestaltung sei auch bei der NATO schwer, aber sie habe jetzt begonnen, sagte der Kreml-Chef am Abend in einem Gespräch im zweiten deutschen Fernsehen. Sein Außenminister Shevardnadze hat ebenfalls den Ausgang des Londoner NATO-Gipfels begrüßt. In einer von der amtlichen Nachrichtenagentur TASS veröffentlichten Erklärung hieß es, die Beschlüsse von London ebneten den Weg zu einer sicheren Zukunft in Europa. Als positiv wertete Shevardnadze das Angebot der NATO an die Staaten des Warschauer Pakts, eine gemeinsame Friedenserklärung zu verabschieden. Der SPD-Vorsitzende Vogel hat sich erneut für eine einheitliche 5%-Sperrklausel bei den ersten gesamtdeutschen Wahlen ausgesprochen. Gegenüber der Hamburger Morgenpost sagte Vogel, diese Hürde habe sich bewährt und sei verfassungsrechtlich einwandfrei. Alles andere würde nur der PDS zugutekommen. Der DDR-Reformbewegung Bündnis 90 bot er Listenplätze bei den Sozialdemokraten an. Vogel fügte hinzu, möglicherweise müsse das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe schon vor dem Wahltermin mit der Frage befasst werden, ob es wirklich Wahlen zu einem gesamtdeutschen Parlament geben könne, solange dieser Staat noch nicht existiere. Es spreche doch alles dafür, dass beide deutschen Staaten erst vereinigt würden und dann die Volksvertretung gewählt würde. Herr Shevardnadze ebenso entschieden. Die Deutschen hätten das Recht, selbst über ihre Zukunft zu entscheiden. Ein Streit auch über die Politik Michail Gorbatschows. Die Mitglieder des Politbüros hatten ihren zweiten Auftritt vor den 4.600 Delegierten. Nachdem sie zu Beginn der Woche einen Rechenschaftsbericht gegeben hatten, mussten sie heute Fragen beantworten. Fragen über ihre bisherige Arbeit und zu ihren politischen Vorstellungen. In der Entwicklung in Osteuropa gebe es eine sogenannte deutsche Frage, sagte Jegor Ligatschow. Wir sehen am Horizont ein Deutschland mit 80 Millionen Menschen, mit einem riesigen wirtschaftlichen Potenzial. Ich kann es nicht akzeptieren, wenn man sagt, es vollziehe sich eine Vereinigung. Milde formuliert ist es ein Anschluss. In Wirklichkeit schluckt die BRD die Deutsche Demokratische Republik. Ohne Ligatschow beim Namen zu nennen, antwortete Außenminister Shevardnadze ihm direkt. Es habe zwei Varianten gegeben. Die 2+4-Gespräche mit dem Ziel, eine internationale Lösung zu finden, die die Sicherheitsinteressen der Sowjetunion und Europas gewährleiste. Die zweite Variante, wir stoppen diesen Prozess, aber mit welchen Mitteln? Etwa mit unseren 500.000 Soldaten in der DDR? Wir haben uns für die erste Variante entschieden und werden darin von all jenen unterstützt, die keine Katastrophe für Europa und für unser Volk herbeiführen wollen, sagte er. Positionen innerhalb einer Partei, die sich als Vorreiter der Gesellschaft versteht. Die DDR. Fast eine Woche nach der Währungsumstellung. Überhöhte Preise für das, was in den Regalen steht, das ist es, was den Menschen drüben zurzeit am meisten Sorge macht. In der bundesdeutschen Mission hat sich die Zahl der Ausreisewilligen von gestern auf heute mehr als verdoppelt. Diplomaten sprechen von katastrophalen Zuständen. Die Nahrungsmittelversorgung und die hygienischen Verhältnisse würden immer prekärer. Vor, neben und in der bundesdeutschen Botschaft warteten die über 2500 Ausreisewilligen auf eine positive Entscheidung der albanischen Regierung. Die Bilder sind von heute Nachmittag. Auf den Straßen ist viel Militär und Polizei zu sehen. Gestern Nacht haben mehr als 10.000 Albaner schweigend demonstriert. Die Ordnungskräfte hielten sich aber zurück, sind lediglich etwas nervös. Heute Nachmittag in der ungarischen Botschaft die erlösende gute Nachricht. Das albanische Außenministerium sicherte allen die Ausreise zu. Die Pässe dürfen in den Botschaften ausgestellt werden. Um 19 Uhr erhielten auch die Flüchtlinge in der bundesdeutschen Botschaft mit großer Freude die Ausreisenachricht. Eine Lösung des Flüchtlingsdramas scheint in Sicht, wenn auch die Abwicklung noch Tage dauern kann. Zu Tausenden stürmten heute, am ersten langen Samstag nach der Währungsumstellung, DDR-Bürger, Westdeutsche und Westberliner Geschäfte und Kaufhäuser. Sie reagierten damit auf überhöhte Preise und Versorgungsschwierigkeiten in der DDR. In West-Berlin gab es Schlangen schon eine Stunde vor der Öffnung der Geschäfte. In einigen Stadtteilen brach der Verkehr zeitweise zusammen. In manchen Supermärkten gingen einige Artikel schon am Vormittag aus. Gefragt waren vor allem Lebensmittel, die in der DDR fast doppelt so teuer wie im Westen wurden. Gut gingen auch Drogerieartikel, technische Geräte und Textilien. Die Probleme mit Preisen und der Versorgung in der DDR, vor allem auf dem Lande, schildert Robin Lautenbach. Ganz wie früher hat der Konsum im brandenburgischen Biesental am Sonnabend nur 2 Stunden lang geöffnet. Die Regale sind jetzt voll mit Waren, die zu 90% aus dem Westen kommen. Die Preise sind eher am oberen Rand des im Westen üblichen. Billiganbieter gibt es in der DDR noch nicht. Wenn ich mir überlege, was ich verdiene, wo 2 Kinder habe und die Preise hier, dann habe ich ja im Grunde genommen von der Qualität her ein besseres Angebot. Ja, kann den Lebensstandard aber nicht halten. Was die Kunden am meisten ärgert, das sind die Preise für DDR-Produkte. Sie wurden oft drastisch teurer. Diese Rahmbutter stieg von 1,75 Mark Ost auf 1,89 Mark West. Die Limonade von 21 auf 41 Pfennig. An der Qualität oder auch nur an der Verpackung aber hatte sich nichts geändert. Erzeuger und Großhandel versuchen offenbar erst einmal Höchstpreise zu fordern. Doch das funktioniert nicht. Also ich nehme lieber von Edeka als von uns hier eben. Das ist traurig, für mich jedenfalls. Aber ich kann es nicht anders machen. Die Kunden wollen eben eine billige und eine gute Ware und das ist in dem Falle von ihnen. Der Dorfladen ein paar Kilometer weiter ist bereits privatisiert, doch der Händler ist weiterhin auf den früher staatlichen und immer noch unzuverlässigen Großhandel angewiesen. Das Hauptproblem sind eigentlich die viel zu hohen Preise, die vom Großhandel diktiert werden, weil es eben keine Alternativen gibt, keine Konkurrenz und der Markt wird eben vom Großhandel bestimmt. Die Konsequenz? Der Milchhof Potsdam zum Beispiel findet für Butter, Quark und Joghurt keine Abnehmer mehr und hat die Produktion jetzt eingestellt. Der bereits abgefüllte Joghurt wird ausgeschüttet und kommt ins Schweinefutter. Nach einer Woche D-Mark stehen die DDR-Erzeuger vor einem Dilemma. Bevor sie ihre Produktion umstellen und rationalisieren können, werden sie mit ihren Produkten möglicherweise schon vom Markt verschwunden sein. Im Streit um das Wahlrecht bei der ersten gesamtdeutschen Parlamentswahl im Dezember hat der FDP-Vorsitzende Lambsdorff heute auf die Übereinstimmung zwischen seiner Partei und der SPD hingewiesen. Gegenüber der Welt am Sonntag unterstrich Lambsdorff, dass die Liberalen und die Sozialdemokraten in beiden deutschen Staaten für eine einheitliche Sperrklausel von 5% eintreten. Der CDU hielt der FDP-Chef vor, mit ihren Vorstellungen für 2 getrennte Wahlgebiete mit unterschiedlichen Sperrklauseln Samariterdienste für die SED-Nachfolgepartei PDS zu leisten. Der Vorsitzende der DDR-SPD, Thierse, kündigte im Saarländischen Rundfunk für die kommende Woche harte Verhandlungen mit der CDU an. Im künftigen deutschen Parlament dürften nicht, so Thierse, 2 verschiedene Klassen von Abgeordneten vertreten sein. Auf dem Parteitag der KPDSU in Moskau sind heute erneut tiefgreifende Differenzen über die Deutschlandpolitik deutlich geworden. Das konservative Politbüromitglied Ligatschow wies den Begriff Vereinigung von sich. Was derzeit vor sich gehe, sei vielmehr, so Ligatschow, eine Annexion, ein Verschlucken der DDR durch die Bundesrepublik. Demgegenüber bekräftigte Außenminister Shevardnadze das Selbstbestimmungsrecht der Deutschen. Allein die Menschen in der DDR entschieden über ihr Schicksal, niemand sonst. Im Mittelpunkt des Parteitages stand heute aber das ideologische Konzept. In einer Fragestunde wurde dem zuständigen Politbüromitglied Medvedev der völlige Zusammenbruch der Ideologie in der Partei angelastet. Medvedev erwiderte, zusammengebrochen sei nur eine Ideologie, die zur Stagnation geführt habe. Was jetzt gebraucht werde, könne nicht von einem Institut vorgegeben, sondern nur vom praktischen Leben selbst geschaffen werden. Präsident und Generalsekretär Gorbatschow appellierte erneut an die Delegierten, die Partei nicht zu spalten und damit zu ruinieren. Der größte Sportartikelhersteller der Welt, der Adidas-Konzern, geht mehrheitlich hinweg. Vielleicht können Ihre beiden Freunde mitkommen, damit wir die Eier einkaufen und zählen. Ich eile voraus, Herr Hase. Ich eile voraus. Und Schwester Hase Löffel und Bruder Hase Wechselohr begleiteten mich zur Frau Henne Schwarzhuhn. Die gab mir viele Grüße für meinen Vater, den Oberosterhasen, mit und viele, viele, viele Eier. Ja, und dann machte ich mich froh vergnügt mit meinen beiden Helfern auf den Weg nach Hause.